Unfassbar. So, guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum offenen Antifa-Treffen, wo wir heute uns mit dem Thema oder unter der Überschrift soziale Kämpfe führen, aber wie versammelt haben. Ganz besonders freue ich mich, dass heute zwei Genossen von der Basisgruppe, mon ami, Basisgruppe Antifa aus Bremen hier zugegen sind, die im Bündnis gegen Preiserhöhungen organisiert sind und dort und hier von ihren Erfahrungen berichten werden und auch von ihrer ganz gruppenspezifischen Position auch, warum sie sich in diesem Bündnis engagieren, berichten werden. Jetzt kann man zunächst mal etwas irritiert sein, warum fragen sich Linke, wie man soziale Kämpfe führt, denn das sollte eigentlich das Leib- und Magenthema einer Linken sein, die sich selbst irgendwie ernst nimmt. Aber da sind verschiedene Schwierigkeiten. Das mag zum einen sein, jetzt ganz persönliche Erfahrung, seit 12 Jahren kann ich mich nicht erinnern, als Linker regulär soziale Kämpfe geführt zu haben. Ja, man hat Nazi-Aufmärsche blockiert, man hat AfD-Kundgebungen gestört und so, aber sich mal mit den Erziehern für höhere Löhne auf die Straße zu stellen oder mit den Leuten von der Bahn, was auch immer. Ich kann mich nicht daran erinnern. So, und dementsprechend ist das so jetzt rein vom Erfahrungsschatz her Neuland. Und gleichzeitig gibt es trotzdem historische Erfahrungen, wie soziale Kämpfe geführt werden. Und neu wiederum, oder zusätzlich neu kommt hinzu, dass heutzutage soziale Kämpfe von Akteuren mit betrieben werden, die eine Agenda haben, die nicht nur sozial ist, ja, und da muss man nur mal nach Sachsen schauen, wo derzeit in zig Kleinstädten unzählige Menschen die Innenstädte füllen und zumindest das Thema hier Preise müssen runter zwar tangieren, aber auch noch eine ganz andere Agenda mit im Gepäck haben. Und was heißt das für Leute, die emanzipatorische Kritik üben wollen? Ja, wie geht man damit um? Ich denke, da wird im Vortrag vielleicht drauf eingegangen werden, wenn nicht, dann gerne auch in der Diskussion. Bevor ich jetzt hier gleich das Wort übergebe, da drüben gibt es noch einen Infotisch, der sich über Besichtigung freut. Und außerdem wäre es natürlich schön, wenn im Nachgang der Veranstaltung vielleicht hier der ein oder andere Euro in der Spendendose landet, damit die Referenten auch wieder den Weg nach Hause finanzieren können. Und damit würde ich erstmal schließen. Halt, ganz wichtig ist noch, sollte im Nachgang der Veranstaltung das Bedürfnis aufkommen, auch in Hameln ein Bündnis gegen Preiserhöhungen oder wie auch immer dann der Name der Assoziierung sein wird, ins Leben zu rufen, dann liegt dort drüben auf dem Infotisch auch ein Zettel, auf dem man Kontaktdaten hinterlassen kann. Zusätzlich noch die Info, möchte ich nur bei einer Kundgebung oder Aktion beteiligt sein oder möchte ich mich sogar bei der Planung beteiligen. Da kann man sich entsprechend zu äußern. Und jetzt freue ich mich, dass ihr alle da seid und bin sehr gespannt auf den Vortrag. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für eure Einladung und schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass ihr alle was zu trinken habt. Das ist Jan, ich bin Tobias, wir sind von der Basisgruppe Antifaschismus aus Bremen. Vielleicht ganz, ganz kurz zu uns. Auch wenn der Name Antifaschismus vielleicht was anderes sagt, wir sind eine allgemeinpolitische, kommunistische Gruppe. Kommunistisch meint, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Kritik haben, die nicht dabei stehen bleibt, nur einzelne Momente und Probleme dieser Gesellschaft zu kritisieren, sondern davon ausgehen, dass die Schweinereien und Zumutungen, die diese Gesellschaft jeden Tag auch uns zumutet, nicht in den Boshaftigkeiten und den moralischen Unzulässigkeiten Einzelner zugrunde liegt, sondern bereits grundsätzlich in die Gesellschaft eingerichtet ist. Dabei haben wir eine grundsätzliche Kritik an Staat, Kapital, Nation und Patriarchat. Wir sind auch bundesweit organisiert, wir sind bundesweit Teil des kommunistischen ums ganze Bündnisses und international Teil von Beyond Europe. Das ist eine Plattform anti-autoritär, antikapitalistischer Gruppen in Europa. Genau, ganz kurz heute zu uns. Wir werden euch davon vom Bremer Bündnis gegen Preiserhöhungen berichten. Wir berichten euch nicht allgemein von diesem Bündnis, sondern wie der Genosse eben auch schon sagte, wir geben natürlich unsere Sicht darauf wieder. Als Bündnis würden wir heute hier eine ganz andere Veranstaltung machen, weil unser Bündnis in Bremen ist ein breites Bündnis, das auf der Basis einer Aktionseinheit funktioniert. Das heißt, sich erstmal über die Ablehnung von Dingen definiert, nicht unbedingt über gemeinsame strategische, inhaltliche weitere Zielsetzungen. Wir erzählen euch aber so ein bisschen, aber auch aus unserer Sicht, nämlich, warum sind wir auf den Kram gekommen, was denken wir uns dabei und welche Richtung wollen wir gerne, dass es im Idealfall weitergehen würde. Genau. Zum Ablauf heute Abend, genau, die Technik ist ja heute so ein bisschen DIY, das kriegen wir aber miteinander gemeinsam hin. Wir werden euch nicht furchtbar lange dicht schwallen. So, wir werden am Anfang so ein bisschen inhaltlich begründen, warum wir eigentlich sagen, die Preise steigen nicht, sie werden erhöht. So ein bisschen drückt es auch unsere strategische Stoßrichtung des Ganzen aus, da werden wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, weil spannend ist ja nicht nur, wogegen wir auf die Straße gehen und aus welchen Gründen, sondern vielleicht auch, ihr werdet es in den Nachrichten verfolgt haben, wogegen vielleicht auch nicht oder welche Themen wir eben bewusst und aus welchen Gründen heraus nicht bearbeiten. Wir werden so ein bisschen unter dem Punkt, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, auf die gesamtgesellschaftlichen Folgen und Situationen eingehen. Dabei machen wir, so viel sei jetzt schon verraten, keinen großen Unterschied zwischen den gesellschaftlichen Umständen und uns. Denn das ist das Spannende an dieser Krise, bei allen Unterschiedlichkeiten in unserer Positionierung, in unseren Lagen, gemeinsam sind wir alle von dieser Scheiße gerade betroffen. Zu den konkreten Aktivitäten dagegenüber, weil im Kritisieren und Analysieren ist die radikale Linke immer ganz groß, sich dabei aber praktische Überlegungen auszumachen und in Praxis zu kommen, wenn wir dagegen angehen könnten, vielleicht eher nicht. Wir sind gerade guter Dinge und Hoffnung, das vielleicht ändern zu können. Und Punkt 3, die Preise ein bisschen runter, werden wir euch so ein bisschen erläutern, wie wir uns das Ganze vorstellen. Und Punkt 4, wir können sie zwingen. Erzählen wir so ein bisschen aus unserer Praxis, machen das ganz konkret in Punkt 5 raus aus der Comfortzone. In Punkt 6, keine Zeit für Theater, gehen wir auch so ein bisschen drauf ein, auf Sachen, die wir eben bewusst eben nicht machen in unserer Politpraxis, vielleicht auch in der impliziten Abgrenzung zu anderen Akteurinnen und Akteuren, die gerade zu dem Thema aktiv sind. Genau, und in Punkt 7, völlig untypisch, normalerweise sowohl für uns als auch die radikale Linke, versuchen wir es mal mit total unbegründeten oder vielleicht doch begründeten Optimismus. Genau, der Punkt heißt, kann auch geil werden. Grau ist alle Theorie. Wir wollen zur Darstellung des Ganzen gehören auch mal vielleicht ein emotionaler Zugang. Wir werden euch mal gleich ganz kurz so ein Mobi-Video zeigen, das wir gerade für eine kommende Kundgebung in Bremen haben, die nächste Woche Samstag in Bremen stattfindet. Diejenigen, die Social Media uns verfolgen, für die ist es nichts Neues, für alle anderen vielleicht schon. Genau, ich muss mal kurz switchen, um die Herausforderung dieses Computers erfolgreich zu meistern. Dann würden wir uns das mal kurz angucken. Dann bekommt ihr vielleicht auch schon mal so eine Ahnung, einen Eindruck von, nicht nur von den Inhalten, sondern auch mit den Formen, denen wir als radikale Linke, als Bündnis gegen Preiserhöhung gerade uns dieses Themas annehmen. Das war jetzt der Test. So, jetzt klicke ich da hoffentlich nicht einmal zu viel drauf. Wir wollen das Ganze nicht fortsetzen. So. Gerade angehen. Genau. Also es ist schon häufiger gefallen, dieser Satz, die Preise steigen nicht, sondern sie werden erhöht. Das ist bei uns so ein bisschen auch so ein Satz geworden, den wir halt sehr, sehr häufig benutzen, weil der für uns auch ganz gut dazu geeignet ist, um daran nochmal so ein paar Dinge zu erklären. Das heißt, wir machen da nicht irgendwie komische Begriffsdiskussionen, um irgendwie schlaue Gespräche mit irgendwelchen Leuten führen zu können oder sowas, sondern das ist für uns so ein Tool, um so eine begriffliche Klarheit für unsere politische Praxis zu haben, dass wir irgendwie auf den Begriff kriegen können, was da eigentlich in der Gesellschaft abgeht und warum wir die Dinge dann tun, die wir eben tun. Warum werden dann aber eben die Preise erhöht und warum steigen sie nicht einfach so von sich oder von was auch immer? Grundsätzlich haben, das ist der eine Punkt da, also grundsätzlich haben der Krieg und die Corona-Pandemie einen Einfluss auf die Preise, auf die Preiserhöhung. Es sind aber eben die Unternehmen, die die Preise erhöhen. Das ist so die These, mit der wir uns sozusagen in den Kämpfen bewegen. Das heißt, beim Krieg gibt es eben diesen Einfluss, wenn es um bestimmte Grundnahrungsmittel geht oder um Energie, das ist ja häufig auch schon gefallen heute, ne? Zum Beispiel Gas, aber auch zum Beispiel Aluminium. Und auch Corona hat einen Einfluss, also ihr habt das vielleicht auch alle schon mal gehört, so diese ganze Just-in-Time-Produktion, die Frage von globalen Lieferketten, die ja durch die Pandemie, eben weil auch gerade in China viel produziert wird, dann ja eingebrochen ist. Man hat vielleicht so die Bilder von irgendwelchen in Hafen stecken gebliebenen Schiffen vor Augen oder so, weil da eben dann eben diese staatlich verordneten Lockdowns dann durchaus den Einfluss haben. Genau, ne? Also diese Unterbrechung der Lieferketten, das heißt, man kann da schon sagen, das ist so eine Art Kosteninflation. Kosteninflation heißt im Grunde genommen einfach, weil Unternehmen irgendwie höhere Ausgaben haben durch Vorprodukte. Energie wäre da eben ein sehr wichtiges Vorprodukt, was in jede Produktion da reinfließt. Geben sie natürlich diese Kosten, die sie haben, an uns dann im Endeffekt weiter, indem sie die Preise erhöhen. Das spielt eine Rolle, aber die allgemein explodierenden Preise, egal ob das jetzt eben Döner, Duschgel oder Kaltmieten sind, erklärt es nicht. Und tatsächlich steigen die Gewinne, besonders von großen Konzernen, gerade so sehr wie eigentlich selten zuvor. Also das Handelsblatt, das wir jetzt ja nicht irgendwie als kommunistische Zeitung irgendwie sehen können, sondern eine sehr marktfreundliche Zeitung, die schreibt, dass allein die 40 DAX-Konzerne kommen auf einen Gewinn vor Steuern und Zinsen von 52,4 Milliarden Euro. Das waren 20% mehr als im Vorjahr, also so viel zur Krise. Genau. Das soll nicht heißen, dass irgendwie kleinere, in der Konkurrenz nicht so gut aufgestellte Unternehmen gerade richtig Probleme haben. Das ist aber sozusagen jetzt nicht der Punkt, sondern im Ideal, so im allgemeinen Durchschnitt könnte man sagen, allgemein lässt sich eben feststellen, dass nicht nur die Preise gerade durch die Decke gehen, sondern eben auch die Gewinne von Unternehmen. Ja, und diese hohen Gewinne, die sind tatsächlich ein Problem. Also nicht nur für uns, weil wir dann, also diese hohen Gewinne, die bezahlen wir ja mit immer höheren Preisen und gleichzeitig steigen ja bekanntlich unsere Löhne und Regelsätze nicht oder wenn, dann kommen sie kaum an die Inflation ran, sondern die sind auch gesamtgesellschaftlich, nämlich für den Kapitalismus ein Problem und das auch tatsächlich nicht seit gestern. So seit ungefähr 10 Jahren gibt es etwas im globalen Kapitalismus, das Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Akkumulationskrise bezeichnen. So Kapitalismus, das funktioniert nämlich nicht so wie bei Dagobert Duck in den Comics, ne? Der macht halt immer Gewinn und mit der Kohle und mit dem Profit, den er da scheffelt, den tut er in seinen Geldspeicher. Und er ist ja bekanntlich der Einzige, der es schafft, da drin zu baden. Die tun sich da immer wahnsinnig weh. Und das ist das Einzige, was er damit macht. Und hat halt wahnsinnige Freude daran. Aber mehr passiert da ja gar nicht. So, aber das Kapitalismus funktioniert tatsächlich nicht so. Sondern ein Unternehmen, das Gewinn macht, das muss diesen Gewinn notwendig wieder reinvestieren. Denn Unternehmen, die wirtschaften ja nicht für sich alleine. Also auch Dagobert Duck ist bekanntlich nicht irgendwie alleine auf dem Markt. Und hat halt da seinen Klaas Kleber als Konkurrenten. Und selbst das veranschaulicht das Ganze nicht so richtig, sondern diese Unternehmen, die stehen ja alle miteinander in Konkurrenz, in so einer dauerhaften Konkurrenz zueinander und die erzwingt miteinander, weil man eben miteinander konkurriert, um den Markt immer wieder neu zu investieren, um den Konkurrenten eins auszuwischen, sich selber immer weiter zu modernisieren und immer eine weitere Gewinnsteigerung zustande zu bringen. Weil Sonst droht dieser angehäufte Gewinn, Anhäufung, also das Wort Akkumulation, das hatten wir eben gerade, das ist einfach nur das lateinische Wort für Anhäufung. Sonst droht nämlich aus diesem ganzen Geld, aus dem Kapital, totes Kapital zu werden. So, weil das Fieseste, was ich nämlich mit Kapital machen kann oder mit Geld ist, nämlich nichts. Weil wenn ich nichts damit mache, dann wird da auch nämlich nichts da draus und dann verliert es wieder an Wert. So, und das ist eine Situation tatsächlich, die wir seit ungefähr 10 Jahren haben. Vorher gab es so andere Umgänge im Kapitalismus damit, seit Mitte der 80er Jahre, mindestens aber seit Anfang der 90er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gibt es die Phase des Neoliberalismus. Da gab es den Versuch der Bewältigung auf gesamtgesellschaftlichen Ebene damit, dieses Problems, dass immer größere, immer weitere Teile der Gesellschaft kapitalisiert wurden oder auch privatisiert wurden, also zum Beispiel der Gesundheitsbereich oder so, der bis Mitte der 80er Jahre noch nicht so richtig Teil des Marktes wurde und der dann immer weiter über marktwirtschaftliche, kapitalistische Kennziffern der Profitmaximierung unterworfen worden sind und wo so Möglichkeiten geschaffen wurden, für diese Unternehmensgewinne sie wieder zu reinvestieren und damit irgendwie neues Zeug anzustellen. So, das ist aber begrenzt tatsächlich, weil irgendwann habe ich halt auch tatsächlich einen Großteil dieser Gesellschaft kapitalisiert, privatisiert und dem Ganzen ins Ganze Grenzen gesetzt. Ich kann auch expandieren, nach draußen gehen, also ich kann versuchen, irgendwie auch alle Teile dieser Welt zu unterwerfen, das ist weitgehend geschehen. Ich kann auch ab und zu einen Krieg losbrechen, unzählige Leute umbringen, alles kaputt machen, den Krams wieder aufbauen, kann ich auch alles tun, um das Kapital zu investieren, aber auch all das ist furchtbar beschränkt miteinander, weil dazwischen stehen nicht nur unzählige Menschenleben, die dann draufgehen, sondern halt eben auch politische Bedingungen und so sehr auf der einen Seite Kapital eben die Notwendigkeit sucht, sich immer wieder zu neu zu reinvestieren, gleichzeitig braucht es auch stabile politische Bedingungen, so, das ist ein Problem. So, und seit ungefähr 10 Jahren besteht das ungefähr auf globaler Ebene, im globalen Westen, dass immer mehr Gewinne angehäuft werden, aber dass sie sich nicht so richtig reinvestieren lassen. So ein bisschen Teile davon gibt es, sind vielleicht in den letzten Jahren euch auch aufgetaucht, so als sogenannte Immobilienblase. Also zum Beispiel dafür, dass gerade so aus dem Börsenmarktbereich eben dieses überschüssige Kapital, die Gewinne, die angehäuft wurden, dann in das sogenannte Betongold geflossen sind, in den Immobilienbereich, wo dann da die Preise wieder explodiert sind. Also ich habe mir vorhin sagen lassen, was euer Haus, in dem wir Hausprojekt, in dem wir heute sind, euch gekostet hat, als ihr es gekauft habt. Da habe ich irgendwie Bauklötze gestaunt in Bremen und ich rede da nicht vom innenstädtischen Bereich. Gibt es inzwischen kein Haus mehr, keine Eigentumswohnung, die unter einer halben oder dreiviertel Million zu haben ist. Das sind völlig verrückte Preise. In Bremen sind die Angebotsmieten, in den letzten 10 Jahren haben die sich fast verdoppelt und das ist alles Ausdruck von das Kapital sucht nach Anlagemöglichkeiten. In bestimmten Teilen der Welt ist das dann auch überreizt worden, so die Immobilienblase, die ist in den USA und Spanien ja auch in der Vergangenheit in den letzten Jahren geplatzt. Da gab es ja ganz viele medienträchtige Bilder von Leuten, die plötzlich ihre Häuser verloren haben und dann in Zelten schlafen müssen, dann morgens den Anzug anziehen und ins Büro gehen. All die sind Ausdruck davon, dass es seit ungefähr 10 Jahren eben diese Akkumulationskrise gibt, also diese verrückte Situation von es gibt Gewinne wie nie und das ist ein richtiges Problem. So, und diese Krise, die drückt sich dann nämlich, also wenn ich das Geld, das Kapital erwirtschaftet habe, nicht mehr anwenden kann, bildet sich dann als Inflation ab, nämlich als Gewinninflation. Das heißt, wir sind gerade in dieser verrückten Situation von es gibt Gewinne wie nie, die lassen sich aber nicht mehr so richtig investieren, gerahmt das Ganze durch die Corona-Pandemie und den Krieg und eine Politik, die dem Ganzen eben nicht versucht, irgendwie der bürgerliche Staat könnte ja auch mit den Mitteln zum Beispiel des Keynesianismus, also einer Sorte bürgerlicher Politik, die versucht, den Kapitalismus dauerhaft länger zu seinen Gunsten am Leben zu halten, eingreifen und die Kapitalmenge da reduzieren. In bestimmten europäischen Ländern passiert das so, der Begriff der Übergewinnsteuer ist euch vielleicht so begegnet, vielleicht schon in der Vergangenheit. Die SPD, die labelt dieses Zeug immer als besondere Wohltat an die Menschen, wenn der Staat rangeht und sagt, wir nehmen den Unternehmen die Gewinne, die sie an uns erwirtschaftet haben, ab und steckt er sich selber in die Tasche. Das ist aber vor allen Dingen eigentlich ein probates Mittel, um dafür zu sorgen, dass diese Gewinninflation so ein bisschen begrenzt wird. Das findet hier aber in Deutschland gerade nicht mal das statt, Also das heißt, der bürgerliche Staat verkackt sogar gerade eigentlich bei seinem eigentlichen Kernauftrag und Job, nämlich dafür zu sorgen, dass der Kapitalismus und unsere Ausbeutung hier weiterhin rund läuft. Und die Kombination des Ganzen, also die Gewinninflation, der Krieg und die Corona-Pandemie und in diesem Fall eine Ampelkoalition, die dafür sorgt, dass das Ganze nicht irgendwie ein bisschen eingedämmt wird, sondern noch weiter sich zuspitzt, sorgen dafür, dass die Preise hier immer, also erstens nicht nur steigen, sondern erhöht werden, sondern immer weiter und weiter. Ja, wir warten mal kurz auf das. Genau. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe eh eine Folie vergessen. Service machen. Nee, ich bin auch tatsächlich noch nicht fertig. Ich habe nur den Genossen das noch ein bisschen weiter kommen lassen. Genau, das, was wir euch so ein bisschen dargestellt haben, das ist, also wir gehen natürlich mit dem Wahrheitsanspruch an das Ganze ran, das heißt, wir sind der Meinung, das, was wir euch dargestellt haben, das ist schon richtig und so erklären wir uns die Welt hier gerade, aber das Problem ist ja, das hat ja der Genosse vorhin auch in der Einleitung so ein bisschen dargestellt, mit dem Versuchen, uns die Welt zu erklären, sind wir leider nicht alleine. Da gibt es nicht nur irgendwie Sozis und Liberale, die auf der Straße oder in den Parlamenten hocken, sondern halt auch die Rechte. Und die gehen ja eben mit anderen Erklärungen daran. Also in den USA zum Beispiel ist so ein Begriff gerade sehr unterwegs in der Debatte, der heißt Greedflation, Greed vom Wort Gier. Also wo sozusagen diese Erscheinungsebene durchaus geteilt wird und erkannt wird, jawohl, Preiserhöhungen, die gerade stattfinden, die Inflation, die sind halt Resultat von immer weiteren Gewinnen, aber wo eben nicht der Schluss draus gezogen wird, das machen die Unternehmerinnen und Unternehmer, das machen die Unternehmen nicht aus Boshaftigkeit oder Gier oder aus moralischer Verkommenheit, sondern weil es halt notwendig in der Konkurrenz in der Marktwirtschaft angelegt ist. Dabei ist die Erkenntnis gar nicht so verrückt, da muss ich ja gar nicht BWL zu studieren, um zu wissen, dass ein Unternehmen, das keine Gewinne macht, ein schlechtes Unternehmen ist und relativ schnell vom Markt ist. Also dafür betreibe ich ja ein Unternehmen, das es Gewinne macht. Die Rechten aber, die gehen an dieses Thema ran und ziehen daraus den Schluss, ja, eigentlich ist Kapitalismus per se eigentlich eine gute Sache, da ist halt nur zu viel Gier und Bösartigkeit unterwegs. So, und deswegen finden wir es wichtig, nicht nur zu betonen, dass die Preise nicht steigen, sondern erhöht werden, sondern auch immer wieder dabei wichtig, finden es wichtig, dabei herauszuarbeiten, dass das eben notwendig in dieser Gesellschaft angelegt ist. Und dass es da auch keinen großen Unterschied gibt, wer in der Leitung eines Unternehmens ist und da die Unternehmenspolitik betreibt, solange es eine kapitalistisch eingerichtete Gesellschaft gibt, wird es eben diese Form produzieren. Das ist für uns auch auf einer inhaltlichen Ebene mit irgendwie Moment gleichzeitig, also nicht nur den rechten, falschen Krisenlösungen entgegenzutreten, sondern natürlich dann auch eben einer antisemitischen Kritik, die das Ganze, also die Personalisierung von Kapitalismus noch zuspitzt an der Stelle und dahinter dann die Jüdinnen und Juden als große Weltverschwörung wittert. Genau, zum zweiten Teil. Also die Inflation, wissen wir, die wird diesen Monat wahrscheinlich so bei 10% liegen. Und das ist der höchste Stand seit Einführung der D-Mark. Was historisch auch nochmal ganz interessant ist, aber da kommen wir vielleicht nochmal am Schluss zu, mit einem kleinen Bildchen. Das heißt aber, das ist nur ein Mittelwert. Also für bestimmte Preise, für Gas, für Benzin, für Mieten und so weiter, sind die Preise teilweise um 30 Prozentpunkte gestiegen, also ein sehr rasanter Anstieg. Und die Löhne, Einkommen und Transferleistungen, die sind nicht gestiegen. Das wurde auch schon mal gesagt. So, und auch nochmal zur Wiederholung, es explodieren gerade die Gewinne und Umsätze, vor allem der großen Unternehmen. Und das betrifft viele Branchen. Wir haben hier für uns mal so InBev rausgenommen, das sind die das Bier in Bremen unter anderem machen, also so große Bierkonzerne, DAX-Unternehmen, genau, und Ausnahmen wie bestimmte Energiekonzerne, die jetzt mit den staatlichen Maßnahmen wie der Gasumlage, ich muss mich nochmal sortieren, also ihr werdet euch vielleicht erinnern, vielleicht habt ihr es gesehen, das war so eine Pressekonferenz, wo dann gesagt wurde, naja, das mit der Gasumlage, das ist gar nicht dazu da, um jetzt irgendwie die ganzen Energiekonzerne, weil die alle in die Not geraten sind, müssen wir da jetzt Geld reinbringen, um sie zu retten, sondern es wurde explizit gesagt, dass Gewinne müssen gemacht werden, Das ist nun mal notwendig, das wurde eben so gesagt. Das heißt, diese Unternehmen erhalten durch uns bei sowieso schon bestehenden Gewinnen noch höhere Profite. Das heißt, wir bezahlen das denen mal eben so mit. Einzelne Maßnahmen des Staates, so Lohnsteuerentlastung oder die Erhöhung von Mindestlöhnen und Regelsätzen, gleichen aber die Inflation, die dadurch entsteht, kaum aus. Sind also höchstens ein Tropfen auf dem heißen Stein. So ein ganz gutes aktuelles Beispiel ist ja, habt ihr vielleicht gehört, das Bürgergeld, also so neue Regelsätze dann da kommen, auch die werden den Inflationsausgleich überhaupt nicht machen. Oder heute hat die IG Metall in Bremen angefangen mit ihren Preiskämpfen, was waren das, 8% oder so. 7,9. Auch das liegt unterm Inflationsausgleich. So. Das heißt, objektiv betrachtet handelt sich das um eine gigantische gesellschaftliche Umverteilung von Arm nach Reich mit staatlicher Unterstützung oder, wie wir sagen würden, aus unserer Klassenperspektive einfach gesprochen, um eine massenhafte Verarmung, die da passieren wird. Ja, also wir reden hier über uns, ne? Also über euch, über uns alle tatsächlich. Das ist vielleicht auch nochmal spannend, sich dabei herauszuarbeiten. Also gar nicht darum, um jetzt irgendwie so eine Panik zu verfallen, aber also das gab es bei uns am Anfang auch in unseren Debatten, sowohl in unserer Gruppe als auch im Bündnis, dass viele Leute sagten, und das liegt ja auch erstmal nahe, das vielleicht für sich anzunehmen, ja, das ist halt nicht geil, aber irgendwie kommen wir schon durch die Nummer durch. Und also klar, nicht in Panik zu verfallen, ist eine vernünftige Schlussfolgerung daraus, aber diese Annahme von, ja, das betrifft mich ja nicht, das betrifft ja nur die ganz Armen, da fürchten wir ja, nee, das wird so nicht sein. Also die Tageszeitung, die Welt, auch tatsächlich nicht berühmt, berüchtigt dafür, sonderlich linke Positionen zu vertreten, hat letzte Woche nochmal rausgearbeitet, dass sie festgestellt haben, sie gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten 60% aller Haushalte der Bundesrepublik Deutschland 100% ihres Einkommens aufbrauchen werden, um die für sie notwendigen Ausgaben überhaupt tätigen zu können, und sie müssen dabei an ihre Rücklagen rangehen. Das ist ziemlich wichtig, also die Welt ist ein reaktionäres Drecksblatt, für sie war das natürlich irgendwie nur ein Problem, weil das heißt, ja, da kann keiner mehr dann irgendwie Sachen verkaufen, weil was will man sich irgendwie noch bestellen und kaufen, wenn ich mein ganzes Geld für Miete, Strom, Heizen und Essen ausgeben muss? Das war sozusagen ihr Problem an der Sache. Aber eigentlich ist die Dramatik des Ganzen, ja, 60% der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland werden in den nächsten Monaten so dramatisch von diesen Preiserhöhungen und von der Krise betroffen sein, dass sie auch das letzte gesparte Geld, wenn sie noch was hatten, dafür ausgeben müssen, nur um irgendwie den Alltag bewältigen zu können. In Bremen ist es so, dass ungefähr 30% aller Bremerinnen und Bremer direkt oder indirekt von staatlichen Transferleistungen abhängig sind. Also Jobcenter, Aufstockung in der Rente, eben 60%, das bedeutet quasi eine Verdoppelung der Bevölkerung. Und dabei haben wir noch nicht mal bei beachtet, dass 60% ja nur der gesellschaftliche Mittelwert der gesamten Bundesrepublik Deutschland ist aus bremischen Perspektive. Wir haben also nicht nur die höchste Armutsquote der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch die höchste Erwerbslosenquote. Jetzt können wir davon ausgehen, das werden mehr als 60% sein. Ich weiß nicht, wie das in Hameln aussieht mit eurer Armuts- und Erwerbslosenquote. Also ohne in große Dramatik zu verfallen, aber glaube ich, lässt sich durchaus seriös formulieren, Leute, es kommen richtig beschissene Zeiten auf uns zu und es hilft nicht, sich nur warm anzuziehen. Genau, sondern wir sagen, die Preise müssen runter und um das durchzusetzen, brauchen wir eine breite gesellschaftliche Bewegung, die in der Lage ist, Staat und Kapital erfolgreich was entgegenzusetzen. So eine breite gesellschaftliche Bewegung, die braucht auch gemeinsame Forderungen, die geeignet sind wie so ein Dach, dass die Leute und die Bewegungen und die daran beteiligten Menschen mit all ihren unterschiedlichen Positionierungen und Lagen, mit all den Unterschiedlichkeiten, wie sie von diesen Schweinereien und Zumutungen gerade betroffen sind, in der Lage sind, dahinter und darunter zu versammeln und zusammenzuschließen und gemeinsam tätig zu werden. Und dabei glauben wir, kommt es gar nicht auf jedes Detail von so einer Forderung an, das ist gar nicht so spannend. Weil die Radikalität einer Bewegung, die bemisst sich nämlich nicht aus der verbalen Radikalität ihrer Forderungen, sondern ob wir in der Lage sind, mit der Bewegung auf diese Forderung durchzusetzen und materiellen Druck auf der Straße, in den Betrieben aufzubauen und sie dadurch die gesellschaftlichen Bedingungen zu verändern. Also das wäre ja richtig nice, dass, wenn es nur einfach nötig wäre, die wirklich radikalen und die wirklich kritischen Forderungen aufzustellen, und dann würden wir was ändern. Aber der Kapitalismus, diese Gesellschaft, das ist ein Zusammenhang materieller Gewalt, und der wird eben auch nur durch materielle Gewalt tatsächlich wieder gestürzt werden und eben nicht dadurch, dass wir den Politikerinnen und Politikern, den Unternehmerinnen und Unternehmern nur mal das richtige Argument formulieren und dann sagen sie, ach so, ja stimmt, das war wirklich ein dummer Gedanke, das mit der Ausbeutung und dem Rassismus und so, das lassen wir einfach. Sondern, also so wird es eben leider nicht funktionieren, auch wenn das natürlich irgendwie das Schönste und das Beste wäre. Deswegen, die Forderungen, die wir da aufstellen, die haben vor allen Dingen also einen funktionalen Wert auch, nämlich für uns als Bewegung. Wir fordern deswegen Preisgrenzen für Lebensmittel, für Wohnen und Mobilität, und als Werkzeug dafür, da haben wir uns das Preisgesetz ausgeguckt. Mit dem Preisgesetz, da lassen sich Preisgrenzen nämlich festsetzen. Lebensmittel und Hygieneartikel müssen auch mit geringen Löhnen und Hartz IV bezahlbar werden. Ein Mieten- und Energiepreisdeckel muss her, Obergrenzen für Spritreise und einen kostenlosen ÖPNV. Die Regelsätze und die Mindestlöhne müssen hoch. So, und das Preisgesetz, das ist eigentlich eine ganz schön spannende Angelegenheit, finden wir. Also wir sind jetzt nur alles, aber keine Staats- oder Rechtsfans. Aber also das Preisgesetz ist ein Gesetz, das es im Grundgesetz sich drin wiederfindet und eigentlich eine verrückte Angelegenheit ist. Mit dem Gesetz wäre der Staat nämlich theoretisch in der Lage zu sagen, alles klar, wir stellen jetzt hier fest, die soziale Existenz, große Teile der Bevölkerung dieser Gesellschaft sind bedroht, wir setzen einfach entweder Preise fest oder Obergrenzen. Also der Staat könnte theoretisch um die Ecke kommen und sagen, alles klar, 5 Euro für einen Liter Rapsöl, seid ihr für verrückt, das Rapsöl, das kostet hier jetzt nicht mehr als 1 Euro. Das könnte der Staat an dieser Stelle machen. Das ist historisch begründet, also auch da sind diese berühmt-berüchtigten Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht aus guten Argumenten oder guter Laune auf diese Idee gekommen, sondern bereits in der Entstehungsphase der Bundesrepublik Deutschland hat es massive soziale Proteste in diesem Land gegeben, nach den Verwüstungen, die der Nationalsozialismus und einen Großteil der Deutschen hier angerichtet hat, und der Befreiung durch die Alliierten, da gab es ein hohes Maß an Armut und Elend in diesem Land, gab ein hohes Maß an sozialen Auseinandersetzungen, und ein Resultat daraus war hier in Westdeutschland, dass diejenigen, die dieses Grundgesetz hingestellt haben, sich da auch so eben ein Gesetz reingetan haben, wo am Anfang massiv Preise gedeckelt wurden. Also das heißt, wir haben ein Tool im Grundgesetz theoretisch drin, mit dem der Staat rumgehen könnte und massiv in die Möglichkeiten des Kapitals eingreifen könnte, Profite hier zu begrenzen. Und dass dieses Tool vorhanden ist, das ist bereits auch das Resultat von sozialen Kämpfen. So, und auf dieses Preisgesetz, das beziehen wir uns damit, auch weiterhin nicht, weil wir glauben, ja, das Staatspersonal, das wird schon mit unseren Argumenten irgendwie dem Folge leisten, auf die Idee kommen, sondern weil wir glauben, dass es halt eben Forderungen braucht, unter deren wir in der Lage sind, uns miteinander zu versammeln und Druck aufzubauen und dann den Staat so an den Punkt zu bringen, wo er feststellt, dass der mögliche Schaden, den wir anrichten könnten, höher ist als den Nutzen, den er gerade aus der Situation zieht. So, in der Corona-Pandemie und auch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, als es um die Aufrüstung und Ausrüstung der Bundeswehr ging, da konnten wir ja sehen, da wo uns immer Jahre, Jahrzehnte lang gesagt wurde, da ist überhaupt kein Geld da, nee, die Kassen sind leer, da waren plötzlich 100 Milliarden, die waren einfach da. Und auch in der Corona-Pandemie, wo uns an anderen Stellen immer gesagt wurde, das ist völlig unmöglich. Enteignung, nee, das ist nicht drin, aus juristischen Möglichkeiten, das ist einfach völlig unmöglich, das sind linke Spinnereien. Da hat sich an unzähligen Stellen plötzlich herausgestellt, all das, was scheinbar unmöglich war, das war plötzlich möglich, weil der politische Wille dann doch da war, weil das gesellschaftliche Kräfteverhältnis es erzwungen hat. Also vieles, was uns, also nicht alles, aber vieles, was uns als Sachzwang hier von der Politik präsentiert wird, ist halt auch Ideologie, ist halt auch Resultat gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses, ist halt auch Resultat unserer eigenen Schwäche. Und diese Schwäche, die müssen wir halt eben in Stärke verwandeln, müssen in der Lage sein, Druck aufzubauen gegen Staat und Kapital und ihnen das wieder abzuringen und zu erzwingen. Und wir glauben, das ist möglich. Genau, wie schon gesagt, wir können sie zwingen. Man kann es auch umdrehen und sagen, wir müssen sie zwingen. Denn von alleine wird es dazu halt nicht kommen. Ist eigentlich schon angeklungen bei dem, was der Genosse gerade gesagt hat. Der Staat, ich springe einfach mal im Skript. Genau. Der Staat und sein Personal, das handelt ja nicht irgendwie, weil die blöd sind oder das nicht wissen oder sowas. Sondern die haben einfach andere Interessen zu vertreten. Und ihnen geht es eben um das Vorankommen des Wirtschaftsstandorts Deutschland, der Unternehmen und des Kapitals. Und wir sind halt höchstens, naja, so betriebs- und volkswirtschaftliche Kennziffern, also irgendwie so ein bisschen lästige Kosten, die aber eben notwendig sind für ihr Vorankommen und für ihren Profit. Aber eben durch Meckern und Schimpfen wird sich daran eben halt nichts ändern, sondern das ist das, was der Genosse eben gesagt hat, wir müssen es hinkriegen, dass die Sorge vor dem Schaden, den wir anrichten können, der muss größer werden. Also ich hatte es ja schon mal gesagt, diese eine Situation, wo es um diese Gasumlage ging und wo ja wirklich einfach gesagt wurde, es geht gar nicht darum, die Gasunternehmen zu retten, aber wir müssen irgendwie die Gewinne hier aufrechterhalten. In dem Moment müssen sie sich ja noch nicht mal irgendwelches ideologisches Zeug ausdenken, was sie uns hinlegen, sondern sie sagen schlichtweg die Wahrheit. Also selbst davor müssen sie noch nicht, also wir haben einfach gedacht so, was geht da ab, dass da noch nicht mal, man rechnet mit dem allerkrassesten Zeug, aber sie stellen uns einfach die Wahrheit hin und man fühlt sich so ein bisschen ist irgendwie sprachlos davor. Und das wir müssen es hinkriegen, dass das eben nicht mehr so einfach möglich ist. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass die Angst, die Sorge vor dem Schaden, den wir anrichten können, also sowohl materiell, aber auch eben in dem Bewusstsein, in den Köpfen von Leuten, der muss halt größer werden. Genau. Wir sagen, das liegt so ein bisschen an uns auch. Wir sagen raus aus der Comfortzone, also Comfortzone nicht unbedingt im Sinne von komfortabel, dass wir jetzt alle so schick und gut eingerichtet sind, sondern eben in den, vielleicht auch in den politischen und sozialen Zusammenhängen und Blasen, in denen wir uns in den letzten Jahren zurückgezogen haben, als radikale Linke. Wir setzen deswegen auf massenhaften Protest auf der Straße, in unseren Stadtteilen und Arbeitsplätzen, Unis und Schulen. Dort organisieren wir uns, wir schaffen basisdemokratische Bündnisse und dort sind wir auch aktiv. Dort verteilen wir Flugblätter vor Supermärkten, vor S-Bahnen, vor Straßenbahn- und Bushaltestellen. Genau, Straßenbahn haben wir auf dem Weg hierher nicht gesehen, aber Bushaltestellen haben wir auf jeden Fall deutlich gesehen. Genau, in den Stadtteilen, vornehmlich nicht denen der hippen Szene und Alternativstadtteilen, machen wir kleine Kundgebungen vor Supermärkten und an Straßenkreuzungen. Und dort in der Nähe, in diesen Stadtteilen, da machen wir dann auch unsere Treffen. So, und die finden auch nicht in den üblichen Szene-Lokalitäten statt, sondern in offenen, hellen Räumen. Hier legt niemand vor den Treffen sein Handy weg. Alle stellen sich mit ihrem Namen vor. Und über bisher Unbekannte, da freuen wir uns vielleicht auch noch, anstatt sie misstrauisch zu begutachten, weil sie vielleicht noch keine perfekte Kapitalismuskritik im Kopf haben, sondern nur, so wie wir alle nämlich auch, von den Preiserhöhungen betroffen sind. So, und dabei bemühen wir uns mehrsprachige Übersetzungen. Also ich weiß, wir wissen auch da nicht, wie das in Hameln ist, aber Bremen ist eine Stadt, wo fast die Hälfte der Bevölkerung eine andere Sprache als Deutsch noch zu Hause hat, die sie spricht, und ungefähr 30-40% auch nicht Deutsch als erste Sprache sprechen. So, deswegen ist es für uns noch ein wichtiger weiterer Punkt. Wir bemühen uns da um mehrsprachige Übersetzungen, sowohl bei unseren Treffen als auch bei unseren Kundgebungen. Und wir versuchen auch ansonsten diese ganze linke Politsprache, diesen Politsprech, so gut es geht, eben zu lassen. So, all das, wo wir ja denken, boah, das ist so cool und haben uns solche Mühe gegeben, das anzueignen, das ist einfach nur awkward für Außenstehende. Das ist einfach schräg. Also, all die Kleidung, wo wir denken, das ist total schick und hip, das ist merkwürdig, diesen Mix aus Outdoor-Klamotten und Sportklamotten. Also, nicht, als wären wir dann dem Ganzen nicht auch zugetan, aber für den Rest der Bevölkerung erscheint das nur als merkwürdige Abgrenzung. So, und die Treffen, die wir durchführen, die bewerben wir auch öffentlich. Wir stehen mit Flugblättern auf der Straße, im direkten Gespräch. Wir haben vor unseren Treffensorten haben wir Aufsteller auf der Straße, wo draufsteht, ey, heute 19 Uhr, Treffen, Preiserhöhung, komm rein. Genau, daran anschließend, was wir uns ein bisschen schenken wollen, ist so eine übliche zivilgesellschaftliche Inszenierung von Empörung und Betroffenheit, also so irgendwelche Demonstrationen auf dem städtischen Marktplatz, wo man dann vielleicht noch irgendwelche lokalen politischen B- und C-Klasse-Promis irgendwie einlädt, damit man irgendwie in die Lokalzeitung kommt. Das halten wir für überflüssig und folgenlos, genauso wie die Szene-Demo mit Böller und Bengalos. Und uns bleibt eben einfach nicht mehr viel Zeit, denn im Herbst werden die Parteien samt angeschlossenen Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden versuchen, den Protest zu besetzen. Und auch die Rechten werden massenhaft versuchen, mit ihren Inhalten, die wir vorhin ja als sehr falsche Inhalte auch entsprechend bezeichnet haben, über das andere können wir auch noch diskutieren, auch die werden eben versuchen, da mit am Start zu sein. Bis dahin müsste es uns als radikaler Linke gelungen sein, wenigstens so ein kleines Standbein außerhalb unserer eben beschriebenen Szeneblasen aufgebaut zu haben, wenn wir nicht irgendwie wieder zurückfallen wollen, wie wir das auch in der Krise schon hatten, in der Pandemie, zu so überflüssigen Zaungästen zu verkommen oder eben den ganzen Rechten die ganze Zeit nur hinterher zu laufen beim mal mehr, mal weniger erfolgreichen Versuch, ihnen die Straße wieder zu nehmen. Damit wollen wir aber nicht sagen, dass auf absehbare Zeit antifaschistische Praxis nicht mehr nötig sein wird, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich wird auch das weiterhin eine notwendige Praxis sein. Das ist auch immer, also wir haben es ja am Anfang auch gesagt, unser Politname heißt irgendwie Basisgruppe Antifa, aber antifaschistische Praxis ist für uns halt eine hin und wieder notwendige Praxis. Jetzt will ich das nicht unbedingt aufwärmen, aber es gab mal diese Auseinandersetzung, so dass man gesagt hat, naja, es muss revolutionärer Antifaschismus sein. Also einer, der es quasi schafft, diese Verhältnisse, die solche falschen ideologischen Vorstellungen und auch den Faschismus hervorgebracht haben, die müssen wir eben halt auch als Ganze überwinden. Und da reicht es eben nicht, einfach nur Nazis von der Straße zu schlagen. Das ist aber durchaus notwendig. Bei uns in Bremen sieht die Situation mit Nazis und Querdenken gerade nicht so wild aus. Andernorts ist es aber durchaus ein Thema und das wollen wir damit auch nicht negieren. Sachsen ist schon gefallen, aber ich finde, man muss gar nicht immer auf Sachsen gucken. Niedersachsen reicht da eigentlich schon. genau. Das ist okay. Ich wollte jetzt kein Niedersachsen-Bashing gemacht. Doch, gerne. Na gut. Nachher. Seid ja für uns auch nur Umland. Ne? Ziemlich großes Zugegeben. Genau. Jetzt versuchen wir uns mit etwas, das wir sonst nicht so gewohnt sind, mit Optimismus. Genau. Wir glauben, das kann nämlich eigentlich auch ganz schön geil werden, was kommt. Als radikale Linke, da sind wir gerade vermutlich noch nie so schlecht aufgestellt gewesen in unserer Geschichte als radikaler Linke in der BRD wie jemals zuvor. Und gleichzeitig behaupten wir, waren unsere Möglichkeiten auch selten so günstig gerade. So, weil inhaltlich, da wissen wir alles über das Thema Preiserhöhung. Kapitalismuskritik, das ist quasi unser Markenkern. Das ist das, was wir machen. Das ist das, was die Leute teilweise aus Langeweile oder aus Identitätshuberei betreiben, den Kapitallesekreis. So, da müssen wir uns überhaupt nichts mehr zu anlesen und drüber zu diskutieren. Wir sind genauso von der Scheiße betroffen. Wir können das Ganze kombinieren mit den Erfahrungen aus unserem Alltag. Wir sind bestens inhaltlich aufgestellt. Wir haben gleichzeitig auch alle Ressourcen, die wir brauchen, um diese Kämpfe zu führen. In all diesen ganzen Teilbereichskämpfen der letzten Jahre und Jahrzehnte, ob es die antirassistische, feministische, die Klimasolidaritätsbewegung oder die antifaschistische Bewegung gewesen ist, wir sind in der Lage, kämpferische Bewegungen auf der Straße aufzubauen, hochfunktionale Polittreffen durchzuführen. Wir sind super gut, was Außenauftreten da steht, was Social Media angeht, was das Erstellen von Layout-Materialien. Wir verfügen über alle Skills, über alles Wissen und wir sind gleichermaßen betroffen von der Scheiße. Also Möglichkeiten eigentlich gerade wie noch nie. So, und das Einzige, was eigentlich fehlt, ist, dass es jetzt an uns ist, diese Möglichkeit, diese Bewegung hier gerade aufzugreifen, die da rumliegt, hochzuheben und zu unserem Vorteil, zum Vorteil aller tatsächlich gerade zu wenden und loszutragen. So, in Bremen ist es so, also wir haben relativ früh angefangen tatsächlich mit diesen ganzen Protesten. Bereits so im März, April haben wir die ersten Schritte in diese Richtung gemacht. Das hat was damit zu tun gehabt, dass wir mit Genossinnen und Genossen vom Bremer Erwerbslosenverband, das ist ein staatlich unabhängiger, selbstorganisierter Beratungsladen, der so ein paar tausend Beratungen im Jahr durchführt. Also sie sagen immer, sie beraten gegen Arbeit, Ämter und Miete. Und bereits da haben wir so März, April, relativ früh erfahren, dass so Preiserhöhungen eigentlich das prägende Thema ist. Deswegen haben wir so ein paar Monate vielleicht Vorlauf und sind da so ein bisschen weiter als andere in der Bundesrepublik. Aber auch wir sind am Anfang damit gestartet, dass zu unserem Treffen einfach nur 3-4 Leute kamen und niemand sich sonst für dieses Thema interessiert hat. Wir sind aber, weil wir die Einschätzung und die Analyse hatten von, das wird das prägende und drängende Thema sein, und weil wir gleichzeitig erkannt und festgestellt haben, dass wir alles können und wissen ja, was wir dafür brauchen, sind wir so ein bisschen am Ball geblieben. Das hat sich so ein bisschen, ja, rentiert ist ja eigentlich das falsche Wort, aber trotzdem in der Sache trifft es so ein bisschen zu. Unser Bündnis in Bremen, das ist inzwischen so groß gewachsen, dass wir das übergegangen oder jetzt gerade übergehen, dass wir uns nach unten ausdifferenzieren. Das heißt, wir bauen in Stadtteilen regional Bündnisse auf des Bündnisses. Nächste Woche haben wir unsere dritte Kundgebung und wir hoffen, dass wir unsere dritte Regionalgruppe in Bremen damit aufbauen werden. Wir wollen im November in Bremen 5 Stadtteile oder Regionalgruppen haben und dann auf Bremen weiter Ebene Delegiertenstruktur geschaffen haben. Mit diesen positiven Erfahrungen, auch wenn wir, wie gesagt, 1-2 Monate weiter sind, ist unser Eindruck, stehen wir auch nicht alleine da. Wir sind gerade im Kontakt mit 22 Städten bundesweit. 22 Städte meint also entweder Bündnisse oder Gruppen, die dabei sind, um die Bündnisse zu initiieren. Das ist garantiert nicht repräsentativ. Da wird es noch viel, viel mehr geben, die da gerade dabei sind, an diesem Thema zu arbeiten. Und auch die bei allen Unterschiedlichkeiten der Lagen, also natürlich ist München nicht Saarbrücken und das Ruhrgebiet auch nicht Sachsen. Und trotzdem bei allen Unterschiedlichkeiten ist eine Sache gleichermaßen, die wir immer wieder zurückbekommen, das geht sich alles verflucht positiv an. So, und deswegen würden wir eben diesen also das, was wir euch heute Abend eigentlich so ein bisschen mitgeben wollen, ist dann halt auch so ein Stück Optimismus zu sagen, Leute, packt das an. Wir glauben, wie gesagt, das könnte ganz schön geil werden, und auch wenn unsere Auslagslage unglaublich scheiße ist und wenn wir uns auch nur zu beschissen steigern und wenn wir auch nur dafür sorgen, dass diese miesen Zumutungen und Schweinereien, die auch unser Leben ja gerade drohen, halt noch mieser zu machen, als vielleicht vorher schon nicht super war, wenn wir nur dafür sorgen, dass wir unser Leben gerade ein bisschen verbessern, dann ist es verdammt nochmal wert, das gerade irgendwie anzupacken. So, und genau, das ist so ein bisschen das, was wir euch heute Abend vielleicht irgendwie dann auch versuchen würden mitzugeben. Wir sind auch wahnsinnig gespannt und interessiert zu hören, wie ihr das vielleicht angehen werdet, weil auch wir lernen und erfahren gerade im Austausch ganz, ganz viel aus anderen Städten. Auch wir machen massenhaft Fehler. Nach jeder Kundgebung, die wir machen, nach jeder Aktion, die wir machen, setzen wir uns zusammen, reflektieren das Ganze, stellen fest, da haben wir wieder was falsch gemacht. Da sind wir wieder vielleicht zu polizeilich aufgetreten. Da müssen wir noch was anderes dran drehen. So, und aber aus dieser gemeinsamen Erfahrung, aus der gemeinsamen Erfahrung, Praxis und der Vernetzung und Analyse des Ganzen glauben wir, besteht eine Möglichkeit, uns als radikale Linke nicht nur daran aufzubauen, sondern vielleicht auch den herrschenden Verhältnissen und den Zumutungen von Staat und Kapital doch ein erfolgreiches Beinchen zu stellen. Genau. So, diese Krise bei all ihrer Dramatik, bei der Heftigkeit ihres Angriffs auf unsere Lebensbedingungen, das kann eine Chance bieten. Genau, lasst uns gemeinsam aus dieser Szeneblase ausbrechen. Let's make capitalism, anti-capitalism a threat again.